sagt der Petrus, das wird schon werden. Ihr habt zwar Arbeit und Stress auf Erden, zu wenig Geld, zu wenig Wein. Doch eines Tages wird das anders sein. Wir kommen alle in den Himmel, denn der Petrus hat uns lieb. Er kennt alle unsere Sorgen, weil er uns von oben sieht. Wir kommen alle in den Himmel, hey, das ist doch sonnenklar. Auch wenn jeder hier auf Erden schon mal ein kleiner Engel war. Im Himmel, ihr werdet sehen, wird jeder Wunsch in Erfüllung gehen. Denn da brauchen wir kein Geld, machen alles das, was uns gefällt. Wir kommen alle in den Himmel, denn der Petrus hat uns lieb. Er kennt alle unsere Sorgen, weil er uns von oben sieht. Wir kommen alle in den Himmel, hey, das ist doch sonnenklar. Auch wenn jeder hier auf Erden schon mal ein kleiner Engel war. Wir kommen alle in den Himmel, denn der Petrus. Schon mal ein kleiner Engel war, schon mal ein kleiner.